Zwei Bier, zwei Korn. Hm. Danke, Paul. Hm. Na denn, Horte. Auf dein Spezielles. Mhm. Prost, Udo. Sag mal, schrubbst du immer noch in dieser Fernsehbude? Jojo. Mhm. Aber jetzt im Außendienst. Fahr mit dem ollen Kombi rum. TV-Service. Service. Ja, ja. Und du? Du scheißt immer noch die Leute mit deinem dünnen Softeis? Mhm. Aus und vergessen. Meine Eiszeit ist vorbei. Ich mime jetzt auf Fensterputzer. Du putzt Fenster. Warum denn nicht? Wer Fenster putzt, guckt durch. Und die Weiber? Was denn für Weiber? Na, die, die alleine zu Hause sind, wenn du mit deinem Lötkolben einreitest. Kommst du wenigstens in der Hinsicht auf deine Kosten? Hm, selten. Obwohl, zu einer geht immer wieder. Sag ich doch. Und? Wie ist er? Hübsch, esse. Jung nicht. 47, aber hübsch. Hä? 47? Ja. Mit so einer Omi steigst du ins Bett? Macht Spaß. Was springt denn bei raus? Die arbeitet in einem Laden, wo sie Autoersatzteile haben. Alles klar. Ja. Ah, ja. Vielleicht gebe ich ein Inserat auf in der Wochenpost. So. Partner für alles Schöne. Da stürzen die sich drauf. Die einsamen Herzen. Hey. Bringst mich darauf was? Guten Tag. Hallo. Sie wünschen. Mein Name ist Motek. Horst Motek. Mhm. Ja, habe ich die Ehre mit Frau Elvira Stenzel? Sie haben. Ich bin... Lassen Sie mich raten. Ja. Der Klempner? Nein, ich bin... Ein junger Mann, der meinen Rat sucht. Ja, so ungefähr könnte man es nennen. Was haben Sie geschrieben? Geschrieben? Ja, ich... Lassen Sie mich raten. Gedichte. Nein. Sondern? Ein Inserat. Ach. In der Wochenpost. Und Sie waren so nett, mir zu antworten. Alles klar. Sie sind der Verschwiegene, der Zärtliche, ja. Der... und so weiter. Ja, der bin ich. Hm? Aha, gut. Machen wir also Köpfe mit Nägeln? Nein. Nägel mit Köpfen. Na, kommen Sie. Setzen Sie sich. Danke. Wollen Sie Milch? Milch? Nein, danke. Sehr interessant. Hm. Mhm. Was ich Sie fragen wollte, ja. Ist, wie kommt ein junger Mann wie Sie, gut aussehen und nicht gerade doof, wie kommen Sie dazu, sich reiferen Frauen zum Bumsen anzubieten? Moment mal, was heißt denn hier? Ich zitiere aus der Erinnerung. Bin jung, zärtlich und 100% verschwiegen. Wenn Sie eine Frau zwischen 30 und 50 sind... Aber ich habe doch über... Sie haben... Lassen Sie mich raten. Sie haben vor, diese Frauen auszunehmen. Das reicht. Ich gehe. Moment. Jetzt habe ich's. Sie wollen Schriftsteller werden. Oh Gott, und mit Hilfe dieses skurrilen Inserats Menschen in seltsamen Situationen kennenlernen. Ja, genau das ist es. Schade. Wieso? Schade, weil ich Schriftstellerin bin und gerne erfahren hätte, was in einem Menschen, der so ein Inserat aufgibt, vor sich geht. Tschüss. Mhm. Nichts für ungut. Oh. Guten Abend. Guten Abend. Spreche ich mit Frau Wolter? Ja, Sie wünschen? Mein Name ist Motek, Horst Motek. Vom Fernsehservice. Ich hab ja einen Wagen gesehen. Bloß mein Apparat ist ja nicht kaputt. Darf ich mir erlauben? Blumen? Ja. Von der PGH? Für mich? Für Sie. Aber was? Ach, ich ahne was. Sie sind der junge Mann, der... Erraten. Bitte, kommen Sie rein. Danke. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr... Mottek. Horst Mottek. Bitte, Herr Mottek. Danke. Tja. Tja. Wissen Sie, weshalb ich auf das Inserat geantwortet habe? Weil Sie neugierig sind, vermute ich. Stimmt. Herr Mottek, was haben Sie denn? Herr Mottek, ja. Sie weinen ja. Ja. Oh, hören Sie doch auf, Herr Mottek. Frau Wolter. Ja? Ja. Wissen Sie, alles, was ich suche, ja. Das ist nur ein bisschen Geborgenheit. Oh. Ein bisschen Liebe und so. Ich weiß nicht, wo ich weiß nicht, was ich Herr Mottek. Ja? Ich bin Mitte 40. Ja, aber Sie sehen aus wie... Mein Mann ist in Jemen. Aden. Sehr heiß. Übrigens, mein Name ist Sabine. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Mottek. Horst Mottek. Und... Sie sind sicher der junge Mann, der in der Wochenpost inseriert hat. Ja, genau der bin ich. Ganz nett. Bitte, kommen Sie rein. Ach, ich glaube, das wird was mit uns. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Machen Sie sich's bequem. Ja, aber doch nicht nur die Krawatte. Karl Georg? Hä? Hey, was denn hier? Ihr Mann? Ja. Na, aber... Ja, aber, keine Angst, Süße. Das ist also, völlig okay. Ja. Wir sind ein tolerantes Ehepaar. Und mein Mann, der sieht gerne zu. Also, das macht ihn doch nichts aus, oder? Na, was hat denn der Mann? Das ist jetzt die fünfte Lage, Jungs. Ah, alles klar. Danke, Paul. Ja, dann. Mensch, hatte. Das gibt's doch gar nicht. Das darf doch alles nicht wahr sein, was du da erzählst. Ehrenwort, Udo. Das ist nicht zu fassen. Du kannst mich für bekloppt halten, aber ich glaube, die Salzmann und die Wolter lieben mich. Du spinnst. Die wissen doch, dass du so ein Mann für alle Fälle bist. Ach, Udo, so eine Frau ist anders gebaut als wir. Na, Gott sei Dank. Seelisch, meine ich. Irgendwie klammern die sich an Amore. Aus Gründen der Selbstachtung oder was weiß ich. Kannst du mir mal sagen, wie man sowas wieder los wird? Abschütteln. Einfach abschütteln. Eiskalt. Witzbold. Hast du schon mal versucht, eine Klette abzuschütteln? Ein lieber Kokoschinski. Hey, junger Mann. Ja, was ist denn los? Sie sind doch Fernsehfachmann. Ja, und? Mein Apparat, der will nicht mehr so wichtig. Könnten Sie nicht mal, wo Sie doch gerade so hier in der Gegend sind, ein Pfund für Sie ist echt drin. Sorry, tut mir ehrlich leid, aber ich muss jetzt wirklich weiter, weil ich hab... Zu Frau Wolter. Wie kommst du denn darauf? Ich dachte nur so, weil deren Apparat in letzter Zeit ziemlich häufig kaputt ist. Ja, sowas kommt vor. Eben. Bei mir, da sind immer so eine Streifen auf dem Bildschirm. Streifen am Abend, erquickend und labend. Jetzt muss ich wirklich weiter. Also ein Bekannter, der hat mir unterjubeln wollen, dass das empfangene Antennensignal in diesem Fall zu schwach ist. Stimmt denn das? Nee, ja, sowas gibt's. So ein Fernsehapparat ist ein kompliziertes Ding. Und nun... Ja, nur könnten Sie nicht doch mal... Nee, Opa. Kann ich nicht. Jetzt nicht. Na ja, gut. Ja. Dann werde ich Ihre PGH anrufen. Sagen Sie mir mal die Nummer. Gerne, nur unser Anschluss ist im Augenblick gestört. Dann rufe ich ihn morgen oder übermorgen an. Ja, das machen Sie mal. Und wie ist die Nummer? Die finden Sie im Telefonbuch. Ja. Die kennt deine Nummer bestimmt. Du, ich kann heute höchstens 10 Minuten bleiben. Och, wieso denn das? Ach, da hat mich eben so ein Alter angequatscht. Wollte unbedingt, dass ich seinen Fernseher angucke. Brasse, Alvin Brasse. Ach, der weiß, was zwischen uns los ist. Da bin ich ganz sicher. Das musste ja so kommen. Wieso? Kennt er dich so genau? Tö, nicht diese Töne, ja? Entschuldige, Sabine. Der wollte bei mir landen, verstehst du, der? Hä? Dieser Opa? Dieser Opa hat's faustdick hintern Ohren und dann ist er noch verdammt munter. Ist doch lächerlich. So ähnlich habe ich ihm das auch gesagt. Seitdem belauert er mich auf Schritt und Tritt. Und Brasses Frau hockt übrigens auch dauernd hintern Gardinen. Einmal Strichnin für 2 Personen, bitte. Die beobachtet aber in erster Linie ihren Alvin, weil die denkt, ich hätte was mit dem. Oh mein Gott, in was für eine Gegend bin ich denn hier geraten? Gut, Sabine, Schatz, ich rufe dich morgen an. Wo hab ich denn wieder diese verdammten Zündschlucken? Ach, ist die aber hübsch. Hast du die Brosche etwa für mich? Ja, hab ich auf dem Trödelmarkt erwischt. Schön, wa? Ja. Na denn, bis morgen. Tschüss, Biene. Die ist aber wirklich hübsch. Ach, herrje. Horsti! Horsti! Weg ist er. Na, ohne Aktentasche wird er ja bald wieder hier sein. Tag, Frau Wolter. Ach, Sie sind's, Herr Brasse. Ja, ich bin's. Nachbarn müssen doch zusammenhalten, oder? Das sollte so sein. Sieht gut aus, der junge Mann vom Fernsehservice. Möglich. Aber so genau wie Sie, hab ich ihn mir noch ja nicht angesehen. Warum auch? Haben Sie wenigstens schon gemerkt, dass der von Fernsehgeräten überhaupt keine Ahnung hat? Streifen durch zu schwach empfangene Antennensignale. Da lachen ja die Hühner. Was wollen Sie? Ich glaube, die Geschichte mit diesem Fernsehjüngling, die wird Ihrem Mann ganz bestimmt nicht gefallen. Im Jemen. Wenn er sie erfährt. Aber das muss ja nicht sein. Was wollen Sie? Wie gesagt, er muss es ja nicht erfahren. an. Das ist JWD. Hm? Wenn Sie ein bisschen nett zu mir wären. Auch der Herbst hat noch sehr schöne Tage. Und sogar Stürme gibt's da noch. Sabine, ich... Finger weg! Nun tun Sie doch nicht so, als ob. Sie haben doch sonst nichts dagegen. Was dieser Knabe drauf hat, das mache ich Ihnen auch noch. Zum letzten Mal. Finger weg. Ach, Sie. Herr Brasse, ich habe da eine Kollegin. Und das interessiert mich, Herrn Schmarrn. Sie interessieren mich. Der Freund dieser Kollegin hat vorige Woche endlich genotete Bretter und Eisenträger für sein Bungalow bekommen. Nachts von dem Bauplatz in der Albertstraße. Sie? Richtig. Den Tipp, dass dort ein Nachtwächter namens Brasse ist, der gegen Judes Geld beide Augen zudrückt, den hat er von mir. Das werden Sie bereuen. Wolter? Ja, am Apparat. Wer bitte? Frau Salzmann? Wie? Bitte? Sie haben mich mit Horst Mottek gesehen. Ja und? Was geht Sie das an? Ich soll Ihren Horst in Ruhe lassen. Ihren? Woher haben Sie meine Telefonnummer und meine Adresse? Ach, Sie sind ihm gefolgt. Na, das ist ja... Ja, dann kommen Sie mal ruhig vorbei. Wird vielleicht eine ganz interessante Unterhaltung. Frau Wolter, haben Sie überhaupt eine Ahnung von der Seele dieses Jungen? Seele. Wissen Sie, was der alles durchgemacht hat? Nun hat er zum ersten Mal in seinem Leben bei mir ein wirkliches Zuhause gefunden. Das sind seine eigenen Worte. Und da kommen Sie und wollen ihn mir wegnehmen. Sie sollten sich schämen. Schäme ich? Als verheiratete Frau. Frau Salzmann. Wissen Sie denn, von wem er seinen neuen Anzug hat und die Wildlederjacke und... Nee. Die Brosche? Wo? Wo haben Sie denn die Brosche daher? Was geht denn Sie das an? Die gehört mir. Was? Das ist meine Brosche von meiner Mutter. Ist das tatsächlich Ihre Brosche? Das dürften Sie wohl sehr genau... Entschuldige, Bienchen. Aber ich schwöre Ihnen... Ich habe meine Aktentasche... Elke? Hm. Weißt du, was du bist? Ein ganz kleiner, mieser, dreckiger Strichjunge. Hey, was ist denn nur? Ein lausiger Strichjunge und ein Dieb. Die Brosche vom Trödelmarkt, du Miststück. Was ist das? In Grund und Boden sollte man dich prügeln. Schluss jetzt! Was hat die denn? Hau ab. Hau ab! Ja. Ist sie tot? Nein. Schädelbruch? Könnte sein. Also für längere Zeit nicht vernehmungsfähig? Bestimmt nicht. Der Doktor? Muss jeden Moment hier sein. Sonst noch was? Blaue Flecke auf beiden Oberarmen. Aha. Wahrscheinlich ein kurzes Handgemenge. Dabei fiel sie offensichtlich mit dem Kopf auf die Kaminanfassung. Der Mann, der uns benachrichtigt hat? Wartet nebenan im Wohnzimmer. Ein Herr Krämer, Postangestellter. Na, dann wollen wir mal. Ja. Kommen Sie rein! Hartmann. Krämer. Ja. Johannes. Ach, was wollten denn Sie hier, Herr Krämer? Tja, ich hatte ein dringendes Telegramm für Frau Wolter. Mhm. Als ich kam, da stand die Tür offen. Ja. Ich klopfe an, gehe rein und da sehe ich sie am Kamin liegen. Hm. Und Blut. Ja und? Na, und da habe ich die Polizei angerufen. Aber da sind Sie gekommen. Ja. Und? Na, das ist alles. Also, kennen Sie Frau Wolter näher? Tja, könnte sein. Aber nicht, dass ich wüsste. Also, nichts angefasst? Nein. Gut, dann... was soll denn das? Na, das musste ja so kommen. Diese Nymphomanin. Bitte, wer sind Sie? Mein Name ist Brasse. Mhm. Ich wohne hier schräg gegenüber. Diese Wolter. Zuerst kam dieser Fernsehfritze, mit dem sie schon lange treibt. Aha. Danach war dann mein Mann hier. Ihr Mann? Wissen Sie, was er hier wollte? Na, was schon? Ah ja. Danach kam diese Frau mit dem grünen Skoda. Mit... Die haben sich vielleicht angeschrien, die Woltern und die. Mit hochrotem Kopf ist sie aus dem Haus gefegt und die Woltern immer schimpfend hinterher. Und dann kam dieser Fernsehfritze nochmal. Nochmal? Nochmal. War bloß kurz drin, ist gleich wieder abgehauen. Tja, hier geht's rund bei dieser Nutte. Aber bitte. Da gibt einer dem anderen die Klinke in die Hand. Mir tut's nicht leid, dass die eins auf die Rübe gekriegt hat. Frau Brasse. Ich habe ja gleich gesagt. Also das erzählen Sie jetzt alles dem jungen Genossen dort nochmal. Ja? Ja. Na? Ich habe alle drei PWH angerufen. Von einer Frau Wolter lag nirgendwo ein Auftrag vor. Womit wir den geheimnisvollen Unbekannten hätten. Ja. Nein, beim Schnellreparaturdienst in der Barnimstraße war zufällig ein Kollege Udo Hämmerling am Apparat, der nach meiner Frage spontan sagte, was hat denn dieser verdammte Hotte nun schon wieder angestellt? Hotte? Horst Mottek, die Adresse habe ich. Na, dann wollen wir mal. Ja. Ja, was soll denn nun mit dem Telegramm werden? Was? Das kommt aus Jemen, aus Aden. JWD. So. Na, dann geben Sie es mal her. Ankunft heute Abend 22.15 Uhr Berlin-Schönefeld. Freue mich riesig. Werner. Oh, wow. Das war Bums Valera von Andreas Anden aus dem Jahre 1988. Die Schauspieler waren unter anderem Barbara Bachmann, Bärbel Röhl, Götz Schulte. Regie führte Joachim Staritz und es war eine Produktion vom Rundfunk der DDR.